Nun also doch. Die ganze Zeit habe ich meine Schwestern belogen, dass ich glücklich bin, dass man mich wie eine Tochter behandelt und dass ich keine Absichten habe, zurückzukehren. Aber nun wird mir der Boden unter den Füßen weggezogen. Komm, so schnell wie möglich. Bonaria Urai hat einen Schlaganfall und stirbt vielleicht. Sie braucht dich, Fileanima. Fileanima. Ein Kind des Herzens zum späten Segen für Bonaria Urai. Die Tochter, die zweimal geboren wurde. Aus der Armut der einen und der Unfruchtbarkeit einer anderen Frau. Maria! Was machst du? Ich mag keine Torte. Sie ist schön. Willst du sie mitnehmen? Mitnehmen? Wohin? Du gehst mit ihr. Sie wird auf dich aufpassen. Aber... Bei Zia Bonaria bekommst du ein eigenes Bett. Bin ich dann dein Kind, Zia? Ja. Ja, Maria. Accabadora von Michela Murgia. Aus dem Italienischen von Julika Brandestini. Bearbeitung und Regie Uwe Scharek. Ein Glücksfall. Die Kinder brauchen Kleidung und Aussteuer. Das Kind herzugeben, das macht mir wenig. Ich habe ja noch drei andere. Warum sie das tut, in ihrem Alter, das verstehe wer will. Warum muss man sich einen Erben beschaffen, wenn jedes anständig bezahlte Dienstmädchen das genauso gut übernehmen kann? Ihr Vater? Puh. Er hätte im Krieg fallen und mir eine Pension hinterlassen können. Aber nein. Zia Bonaria ist ein Glücksfall. Im Haus dieser Frau lernte ich plötzlich das ungewohnte Gefühl kennen, jemandem wichtig zu sein. Wer sind eure Eltern, Zia? Mein Vater hieß Tanjei Urai. Dort auf dem Bild an der Wand siehst du ihn. Da war er noch jung. Ich war noch nicht geboren. Hattet ihr keine Mama? Natürlich, sie hieß Anna. Aber sie ist schon lange tot. Wie mein Vater. Das machen sie manchmal. Was? Sterben, bevor man auf die Welt kommt. Ja, einige tun das. Aber nicht alle. Nein, einer muss ja übrig bleiben. Für die Kinder. Darum sind die Eltern noch immer zwei. Wart ihr zu zweit? Ja, wir waren zu zweit. Auch mein Mann ist gestorben. Oh, ist gestorben. Raffaele. Er arbeitete auf den Feldern meines Vaters. Ein kluger, geschickter und mutiger Kerl. Gehst du deshalb immer in Schwarz, weil du traurig bist? 5, 6, 7. Du bist schon 8. Auf? Ich habe Brötchen geholt. Ich warte auf dich, bis du kommst. Ich lerne zählen. Und wie weit bist du gekommen? 3x100. Na, dann iss mal tüchtig, Maria, damit dir Brüste wachsen. Zia Bonaria nähte für die Leute im Dorf. Es kamen Frauen zum Maßnehmen für Röcke und Kopftücher, aber manchmal auch Männer, die neue Hosen brauchten. So, und jetzt, ja, jetzt die Arme weit. Und jetzt dreh dich. Halt, nicht so weit. Schämen sich die Männer eigentlich, wenn du Maß nimmst, weil ihr eine Frau seid? Ach, was, Maria, die Männer haben Angst, keine Scham. Am meisten fürchten sie meine Hochzeitsanzüge. Einmal kam der Ratsvorsitzende für ein neues Paar Hosen. Er hatte sein Dienstmädchen dabei. Auf welcher Seite tragt ihr ihn? Auf der linken. Ah, so ist das. Ja. Komm, Anakatja, wir gehen wohl besser. Manchmal kennt man die genauen Maße besser nicht so genau, Maria, verstehst du? Manche Dinge versteht man erst später. Ich war 8. Damals im Winter 1955, als ich zum ersten Mal bemerkte, guten Abend, dass sie nachts ausging. Guten Abend, Signora. Ich weiß, es ist sehr spät, aber ich glaube, es ist soweit. Wir brauchen Ihre Hilfe. Sie müssen kommen. Ich stieg aus dem Bett und tapste in Richtung der Zimmertür. Moment. bis ich im Dunkeln an den Nachttopf stieß. Das Mädchen. Maria, geh zurück in dein Zimmer. Wo geht ihr hin, Sia? Ich komme bald wieder. Was ist los? Geh jetzt zurück in dein Zimmer. Was du gestern gemacht hast, darf nie wieder passieren. Ist jetzt. Wir haben heute viel zu tun. Und dann zieh dein gutes Kleid an. Was ist los? Du hast den Trauerrock an. Wohin gehen wir? Kondolieren bei Raquel Litora. Das ist unsere Pflicht als Nachbarn. Ihr Mann ist gestorben. Santa Maria, Mamma Deus, pregai bonos aterus peccadores. Da liegt er. Der Tote im dunklen Hochzeitsanzug. Die Knöpfe spannen über dem Bauch. Die Luft ist voll von den schluchzenden Seufzern der Frauen. Die Männer unbeweglich an der Wand, wie Wächter. Zia Bonaria geht zur Witwe, die zusammengesunken im Stuhl sitzt und sich stumm vor und zurück wiegt. Meine liebe Schwester, Gott segne euch für alles, was ihr getan habt. Da steht er, Santino, der Sohn des Toten. Die breiten Schultern absolut reglos, so wie in der Nacht zuvor im Hausflur. Acht Jahre waren zu wenig, um alles zu verstehen. Als ich in die 5. Klasse kam, hatten die Leute von Sorini unsere seltsame Verbindung akzeptiert. Guten Tag, Signorina. Guten Tag. Eine andere Art Mutter und Tochter. Das ist Maria. Willkommen in der Schule, Maria. Sie hatten verstanden, als sei es nie anders gewesen. Maestra, ihr habt so schöne Wellen. Macht ihr die mit dem Bügeleisen? Glaubst du, ich könnte jeden Morgen meine Haare frisieren, wenn ihr in der Schule auf mich wartet? Deine Lehrerin will mich sehen? Was hast du angestellt? Ich habe nichts gemacht und ich bin gut in der Schule. Gestern habe ich eine 1 in Geometrie bekommen. Irgendwas musst du doch angestellt haben. Merkwürdig, diese Sache mit der Filie Anima. Warum ist das merkwürdig? Maria scheint darunter nicht zu leiden. Sieht sie ihre Familie oft? So oft sie möchte. Warum sollte sie darunter leiden? Ich weiß nicht. Es überrascht mich, dass Maria sie malt und nicht ihre richtige Mutter, wenn die Kinder ihre Eltern zeichnen sollen. Für Maria ist diejenige, die sie malt, ihre Mutter, wenn man ihr sagt, sie soll ihre Mutter malen. Was wollte die Lehrerin denn? Es hat lange gedauert. Es war nichts Wichtiges. Hat sie gesagt, dass ich gut bin? Sie hat gesagt, dass du viel besser sein könntest. Mir sagt sie immer, dass ich gut bin. Die Beste. Aber du lernst nicht genug Grammatik und schwatzt dauernd mit Andrea Bastiou. Aber alle sprechen Sardisch. Meine Schwestern, Andrea, einfach alle. Ihr auch. Trotzdem musst du Italienisch lernen. Sardinien liegt immer noch in Italien. Das stimmt nicht. Da ist das Meer dazwischen. Ich hab's auf der Landkarte gesehen. Ja. Aber du weißt, dass mein Raffaele im Schützengraben gestorben ist. In einem Krieg, den Italien führte, nicht Sardinien. Am Ende habe ich 35 Jahre für seine Heimkehr gebetet. Aber es ist niemand zurückgekehrt mit der Nachricht, dass er in den Schützengräben zum Helden geworden ist. Nur ein Dummkopf würde für ein Land sterben, das nicht sein eigenes ist. Bin ich denn dann erst eure Tochter, wenn ich tot bin? Dummerchen. Du bist von dem Moment an meine Tochter gewesen, als ich dich zum ersten Mal sah. Und du noch gar nicht wusstest, wer ich bin. Du musst Italienisch lernen, mir zuliebe. Italien oder nicht. Du sollst vorbereitet sein. Der alte Bastiou trifft immer genau den richtigen Tag für die Weinlese. Morgen ist es soweit. Muss ich in die Schule? Ausnahmsweise nicht. Pass auf, da nicht. Warum? Was ist denn da? Ein Netz der schwarzen Witwe. Ich habe keine Angst vor Spinnen. Aber sie bringt Unglück. Wer erzählt denn so einen Unsinn? Andrea. Aber warte mal. Was ist denn das für ein Geräusch? Hör doch mal. Die Mauer weint. Oh, Vater, schau dir das an. Sie haben die Grenzmauer versetzt. Was? Verdammte Hurensöhne! Daher kommt also das Wimmern. Sie reißen die obersten Steine der Mauer herunter und, schaut euch das an. Und ziehen einen zappelnden Sack hervor. Eine Hunde, Jungs. Wir müssen zu Bonaria Urai. Wofür ist dieser Zauber gut? Er sorgt dafür, dass die Grenze an ihrem Platz bleibt. Sie haben sie um mindestens einen Meter versetzt. Der Plan war wohl, dass sich die Mauer nicht mehr von der Stelle rührt. Und ihr solltet es nicht einmal bemerken. Ich hab es aber bemerkt. Ja, nur weil der Hund nicht gleich verreckt ist. Sonst wäre die Grenzlinie mit ihm gestorben. Dafür wird Porisu bezahlen. Du weißt doch gar nicht, ob er es war. Ja, was denn noch? Hier liegt der Beweis mit vier Beinen, nur um mir einen Meter Land zu stehlen. Ich nenne ihn Musee. Was? Was machst du? Den Hund. Er ist unschuldig. Pff. Und ich werde ihn behalten. Du kannst ihn behalten, wenn du dich um ihn kümmerst. So schöne Geschenke, Antonio. Seht mal, eine Goldkette mit der heiligen Jungfrau. Und dieser Ring. Der ist antik. Nicht wahr, Antonio? Sag doch auch mal was. Und eine Brosche. Schön groß. Ja, die sind nicht arm. Nehmen Sie doch noch eine Makrone. Bonacata hat sie gemacht. Danke. Ist das auch deine Tochter, Anna? Ich dachte, du hättest nur drei. Unsere Marietta. Ich habe sie vor 7 Jahren weggegeben, als Fille Anima. Aber sie kommt gern zum Helfen. Und wessen Fille Anima bist du, meine Kleine? Tia Bonaria Urai. Die Schneiderin hat mich aufgenommen. Maria hat Glück. Sie hat 2 Familien. Ich ab heute auch, nicht wahr? Ihr werdet mir Mutter und Vater sein, so als wäre ich eure eigene Tochter. Und, wie war's? Sie scheinen nette Leute zu sein. Sie wollen, dass ich zum Brotbacken komme. Und für die Süßigkeiten. Aber nur, wenn es ein Samstag ist. Ich will nicht, dass du in der Schule so viel versäumst. Nur, wenn ich einen Tag versäume, weil meine Schwester heiratet? Freust du dich, dass du heute nicht in die Schule musst? Naja, ich gehe gern hin, aber heute ist ein besonderer Tag. Ach, Schule. Ist unnötig. Schule. Es reicht, wenn man das Wechselgeld zählen und etwas unterschreiben kann. Schaut mich an. Ich bin nur bis zur 3. Klasse in die Schule gegangen und trotzdem hat mich noch niemand übers Ohr gehauen. Auch kein Studierter. Was willst du denn werden, Maria? Mandeldoktorin? Professorin für Säume und Knopflöcher für Zia Bonaria? Die Schule ist doch für alles Mögliche gut, sogar fürs Backen. Ah, aber natürlich. Ohne Schule wären wir überhaupt nicht in der Lage zu backen. Was erzählst du da für eine Unsinn? Weißt du, warum die Guafos so heißen, wie sie heißen? Ich weiß es nicht. Aber du wirst es uns sicher sagen, Maestra Maria. Das Wort kommt von den Guelfen. Interessant. Und die bewarfen sich mit Mandelgebäck? Sie heißen so, weil sie in Papier eingewickelt werden, das am Rand so eingeschnitten ist wie die Zinnen auf der Burg der Guelfen. Da trifft mich doch der Schlag. Jetzt, wo ich weiß, warum sie so heißen, schmecken sie auch gleich ganz anders. Jetzt tu mal etwas Nützliches, Maria, und reib die Zitronen fertig. Maria, wo willst du hin? Während am Sonntag alle damit beschäftigt waren, sich herauszuputzen, schlich ich ins Schlafzimmer. Der ovale Spiegel auf der Schranktür bewachte das Zimmer wie ein Zyklopenauge. Das Hochzeitsbrot. Es duftet. Ich will es einfach nur anschauen. Sonst nichts. Und wie ich da stehe, wandern meine Augen zum Spiegel und ich sehe mich selbst. Und vor meinen Augen vollzieht sich eine lautlose Krönungszeremonie. Unter der Krone bin ich hübsch. Ein Schmuckstück mit eingeritzten Tauben- und Blumenmuster. Ein Kunstwerk aus Mehl und Wasser. Sehr, sehr hübsch. Aber ein Kunstwerk, das nicht mir gehört. Maria! Maria! Die Krone rutscht vom Kopf. Maria, was machst du? Maria? Das Hochzeitsbrot fällt zu Boden. Das mit einem knirschenden Geräusch, wie brechende Knochen. Geh mir aus den Augen! Geh! Als ich nach Hause kam, war es dunkel. Doch Bonaria Urai war nicht zu Hause. Danke, dass Sie gekommen sind. Hat er nach mir gefragt? Nein, er redet schon seit Wochen nicht mehr. Aber ich verstehe meinen Vater auch ohne Worte. Habt ihr alle religiösen Symbole entfernt? Alle. Wir haben überall nachgesehen, sogar im Bett. Und auch das Taufkreuz haben wir ihm abgenommen. Er hat jetzt nichts mehr, was ihn zurückhält. Lasst uns allein. Dich also gerufen. Sie wollen mich loswerden, Bonaria. Keine Sorge. Antonia! Antonia! Ja? Antonia, dafür, dass ihr mich grundlos gerufen habt, sollt ihr alle verflucht sein. Dafür, dass ihr mich belogen und behauptet habt, dass er nicht mehr spricht, seien auch eure Kinder verflucht. Die, die ihr habt und die, die noch kommen. Nein, er lag im Sterben. Das hat auch der Arzt gesagt. Du weißt genau, dass dein Vater nicht im Sterben liegt. Sein Tag ist noch nicht einmal nah. Gib ihm lieber was zu essen. Wenn er verhungert, wirst du keine Ruhe mehr finden. Wo wart ihr denn? Ich bin dir keine Erklärung schuldig, wenn ich ausgehe, Maria Listru. Oder bin ich jetzt auf einmal das Kind? Hab ich nicht das Recht zu wissen, was hier im Haus geschieht, auch wenn ich noch jung bin? Es ist schon Mitternacht und ich hab noch nicht gegessen, weil ich damit auf euch gewartet hab. Du wirst auf der Hochzeit genug gegessen haben. Maria. Was ist denn passiert? Das Gute an der Geschichte war, dass ich nun keine Ausreden mehr finden musste, um nicht ins Haus meiner Mutter zu gehen und beim Brotbacken zu helfen. Nico, hör auf, hier rumzuwüten wie ein Gorilla. Ach komm, lass mich, Andrea. Jedes Mal, wenn ich sehe, was dieses Schwein hier macht. Papa wollte ihn zur Verantwortung ziehen, aber nichts passiert. Das ist mein Erbe. Wenn ich eins verstanden habe, dann, dass ich das, was mir gehört, selbst verteidigen muss. Und was willst du machen, Nico? Die Mauer anheben und in sein Weizenfeld stellen? Dann bist du derjenige, der Unrecht tut. Wenn man nicht zurückbekommen kann, was einem gestohlen wurde, dann kann man wenigstens dafür sorgen, dass der Dieb keine Freude daran hat. Dann pass nur auf. Sonst verlierst du am Ende vielleicht mehr, als du gewonnen hast. Ja? Ist das dein Land, André? Nein, aber ich... Ja, dann kümmere dich um deinen eigenen Kram, statt Vorträge zu halten. Ach, hast du Maria eigentlich gesagt, dass du in sie verliebt bist? Hm? Oder muss ich das an ihre Hauswand schreiben? Was meinst du, was soll ich machen? André, so dumm ist dein Bruder nicht. Er ist wütend. Du hast ihn ja nicht erlebt. Er macht kein Auge mehr zu. Die Luft war trocken an diesem Abend. Ein warmer Wind. Der Mond schien hell. Nicolas bewegte sich schnell und versuchte, den dunklen Schatten der Mauer und der Bäume auszunutzen. Er musste trockene Zweige über die Mauer tragen. Bei diesem Wind konnte es gut sein, dass Feuer durch einen Funken von einem der Nachbarfelder übergesprungen war, wo zwischen den verdorrten Stoppeln die Brandstellen noch glühten. Das konnte vorkommen. Acht Zeugen bestätigen die Geschichte mit dem Jagdunfall. Was soll die Polizei machen? Es hat keinen Sinn, auf einen Verdacht zu pochen. Hier ist die Wahrheit die Meinung der Mehrheit. Manuele Porresu war stolz, sich Recht verschafft zu haben. Und den Respekt derer, die ihn des Unrechts bezichtigt hatten. Wie stehen wir jetzt da? Hm? Wie die Trottel. Das Schlimmste ist, dass man vor einem Dummkopf keinen Respekt mehr hat. Der Doktor sagt, er ist bald wieder auf den Beinen. Sein Zustand wird von Tag zu Tag schlechter. Eine Infektion. Das Fieber sinkt nicht. Ich muss die Wundnaht schon wieder öffnen, damit der Eiter abläuft. Ich habe nur wenig Hoffnung. Sie haben gesagt, dass ich nicht mehr gesund werde. Dass nichts mehr zu machen ist. Ich werde sterben. Du wirst nicht sterben. Sie nehmen dir nur ein Bein ab. Ja, das ist doch dasselbe. Ein Pferd ist so gut wie tot, wenn es lahmt. Du bist kein Pferd, Nicola. Und du bist nicht der Einzige. Ein Leben lang über ein verfuschtes Dasein trauern. Lieber bringe ich mich um. Wir können nicht nur das annehmen, was uns gefällt. Seid ihr jetzt Priester geworden, Sia Bonaria? Ein weiblicher Priester in Sureni. Wer bringt das dem Pfarrer bei? Du änderst nichts, indem du dich über mich lustig machst. Ändern nicht. Aber beeinflussen. Sia, ihr könntet. Ich verstehe nicht. Und ob ihr versteht. Santino Littora hat mir erzählt, was ihr mit seinem Vater gemacht habt. Ich will nichts anderes. Was auch immer man dir erzählt hat, das hat nicht im Entferntesten etwas miteinander zu tun. Giacomo Littora lag im Sterben. Ja, und ich bin schon tot. Aber sie können mich nicht begraben. Mutter! Was ist denn, Nico? Zia Bonaria wird jetzt Priester, Mama. Du solltest sie hören. Was redest du denn da, Nicola? Spricht man so mit den Leuten, die dich besuchen kommen? Deinem Sohn geht es nicht gut, Janina. Hör nicht hin, ich tue es auch nicht. Ganzes Leben ans Bett gefesselt. In einem Rollstuhl zum Scheißen gefahren zu werden. Früher war ich ein Mann und jetzt? Ein Krüppel, der nicht mal die Luft wert ist, die er atmet. Es wäre 100-mal besser, ich wäre tot. Ich glaube, du irrst dich, Nicola. Wenn es nur ein Bein braucht, um einen Mann zu machen, dann ist jeder Tisch mehr Mann als du! Willst du mich auch noch, wenn ich aus dem Krieg zurückkomme, wie Vincenzo Bello? Mit einem fehlenden Arm? Ja, natürlich, Raffaele. Dann wirst du Ritter des Vittorio Veneto Ordens und ich dein Burgfräulein. Nein, ohne Scherz. Würdest du mich auch als Krüppel wollen? Wenn ich taub wäre durch einen Granateneinschlag oder keine Beine mehr hätte wie Luigi Barranca? Ich will dich wiederhaben, egal wie, Hauptsache lebend. Andrea, ich kann nicht den ganzen Nachmittag hier herumsitzen. Es ist sicher einer von diesen kleinen Stacheln. Steck den Fahrradschlauch ins Wasser und schau, wo die Luft rausgeht. Wenn du zu tun hast, geh ruhig. Aber ich will das hier fertig machen. Zu Hause ging es nicht. Nicola ist gerade erst aus dem Krankenhaus gekommen und ich setz mich ganz bestimmt nicht in den Hof vor seinem Fenster, um mein Fahrrad zu reparieren. Wie geht es ihm? Beschissen. Er knurrt wie ein Tier, er ist wütend auf alle und sagt immer wieder, dass er sterben möchte. Ich würde ihn gerne besuchen gehen, aber ich will nicht aufdringlich sein. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Aber vielleicht nimmt er sich zusammen, wenn du da bist. Hab ich dich, du Schuft. Gib mir bitte mal das Flickzeug rüber. Ja. Ja, dann machen wir es zu. Da. Je kleiner das Loch, desto größer der Schaden. So ist es immer. Schau, was für ein schöner Tag, mein Sohn. Bald wird es kälter, dann ernten wir. Und du kannst von dem neuen Wein kosten. Es fehlen noch 2 Wochen. Ja, wenn das Wetter sich hält. Maria, wirst du helfen kommen? Ich weiß nicht. Es gibt noch so viel zu tun, Lucia, Janina. Wir haben schon Aufträge für Weihnachten. Ich denke, ich gehe am besten gleich nach Hause und arbeite weiter. Es war schön, dich zu sehen, Nicola. Ich bringe dich zur Tür. Mhm. Aber nimm dir doch noch was Süßes, bevor du gehst. Wie habt ihr entschieden? Es gibt nichts zu entscheiden. Was du verlangst, ist Unrecht. Ich halte es nicht mehr aus. Habt ihr kein Mitleid mit mir? Darüber haben wir schon gesprochen, Nicola. Aber ihr macht es doch, wenn man euch darum bittet. Bin ich weniger wert als die anderen? Du brauchst nicht mehr zu wissen, als dass ich dir nicht helfe. Was würdet ihr sagen, wenn ich Maria heiraten wollte? Darauf müsste Maria antworten. Was soll ich da sagen? Schaut mich an. Zia. Schau mein Bein an. Maria würde mich niemals heiraten. Niemand würde mich heiraten. Ich bin ein Krüppel. Ich kann nicht arbeiten. Ich kann keine Familie ernähren. Ich kann nichts von dem tun, was eine Frau von einem Mann erwartet. Es ist, als wäre ich tot. Für deine Mutter bist du nicht tot. Sie liebt dich. Meine Mutter ist zufrieden, wenn sie sich um mich kümmern kann. Weil ich wieder zum Kleinkind geworden bin. Aber dafür bin ich nicht auf der Welt. Und wer soll sich später um mich kümmern? Hä? Die Frau meines Bruders? Soll sie mir den Hintern waschen? Und welche Frau wird ihn heiraten, wenn sie damit auch die Pflege eines Krüppels übernimmt? Nicht einmal, wenn ich wollte, könnte ich tun, was du von mir verlangst. Nicht ohne die Zustimmung deiner Familie. Ja, wenn ihr wolltet, gäbe es einen Weg, das zu umgehen. Wenn es ihn gäbe, ich würde ihn nicht gehen. Zia, in der Nacht von Allerheiligen, da stehen die Türen offen, um die Seelen zu Tisch einzuladen. Da kann man ungesehen ein- und ausgehen. Du verlangst von mir, dass ich mich schuldig mache. Schuldig vor Gott und vor den Menschen. Du bist außer dir, Nicola. Nein, nein, nein, nein. Ich war nie klarer als heute. Wenn ihr mir helft, dann wird es aussehen wie ein natürlicher Tod. Ansonsten finde ich auch alleine einen Weg. Wenn ich hilflos bin wie ein Wurm. Wenn mir das passiert, mache ich es wie Baranka und erschieße mich, anstatt auch nur 10 Jahre als lebender Toter zu verbringen. So etwas darfst du nicht sagen. Allerheiligen bleiben die Türen offen. Für die toten Geister. Maria sagt, die Geister wandern nicht herum. Aber das glaube ich nicht. Da. Ich hab's gewusst. Da ist was. Ihr seid gekommen. Wie ich gekommen bin, kann ich auch wieder gehen. Ich verspreche, dass wir nie wieder davon reden werden. So, als wäre es nie geschehen. Ich habe meine Meinung nicht geändert. Ich bin schon tot. Und ihr wisst es? Nein. Nicola, das weiß ich nicht. Kannst nur du wissen. Ich bin gekommen, weil du mich gerufen hast. Aber bete dafür, dass der Herr die Sache auf dich zurückfallen lässt, die du von mir verlangst, denn sie ist nicht gesegnet. Und nicht einmal notwendig. Doch, doch, doch. Doch, Zia, für mich ist sie notwendig. Du musst tief einatmen. Sie nimmt das Kissen. Aber die Toten kommen doch nicht. Oder vielleicht doch. Deshalb muss man immer die Tür gut verschließen. Sonst kommen die Geister mit einem Kissen. Gekommen. gegrüßet seist du, Maria, Vater unser, oh Gott. Aber das ist kein Gespenst. Die Tür blieb bis zum Sonnenaufgang offen stehen, als das Totengeläut Sureni aus dem Schlaf riss. Die Zieher saß vor dem Kamin, fest in ihr schwarzes Tuch gewickelt. Es gibt einen Toten. Im Hause Vasquez. Vielleicht Salvatore. Ein Herzschlag. Er war ja schon sehr verbittert über seinen Nicola. Nein, es ist Nicola. Santa Maria e Gesù. Ich bin auf dem Weg zu den Vasquez. Ach, Don Francisco, danke, dass Sie gekommen sind. Giannina, können ein paar tröstende Worte sicher nicht schaden in diesem Unglück. Giannina. Nicola war nicht schlecht. Er war ein guter Sohn. Ich weiß, Giannina, ich weiß. Dann segnet ihn. Damit Gott ihn zu sich nimmt. Weiß man, was es gewesen ist? Ja, der Doktor hat von einem Infarkt gesprochen. Aber der Herr erntet keine unreifen Früchte, Salvatore. Seid stark. Tröstet euch mit dem Gedanken, dass es ihm da, wo er jetzt ist, besser geht. Jetzt, wo nur noch du da bist, Andrea, musst du für Mutter und Vater ein Trost sein. Wenn ich mich selbst getröstet habe. Maria. Andrea. Ich will ihm den Festanzug anlegen, den ich ihm vor 2 Jahren genäht habe. Man wird nichts mehr sehen von seiner Wunde. In moje sora essa morti nosti, amin Jesus. Das wird schlecht. Komm nach hinten. Wasch dir das Gesicht im Becken. Hast du jemals ein Feuer brennen sehen? Ich meine so wirklich. Selbst wenn es gelöscht ist, kann es noch brennen, weißt du? Was redest du da, André? Maria. Willst du meine Frau werden? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich denken, du bist betrunken. Ich war nie klarer als jetzt. Wenn du das ernst meinst, André, nein, ich werde dich nicht heiraten. Aus demselben Grund, aus dem ich meine Schwester Regina nicht heiraten würde. Ich war immer deine Schwester. Ich wollte aber keine Schwester. Du siehst mich nicht als Mann. Du behandelst mich wie einen Idioten. Du verstehst nichts. Andrea, ich habe dich noch nie so einen Unsinn reden hören. Habe ich dich je glauben lassen, ich würde dich lieben? Oh Gott, ich bin so ein Idiot. Natürlich. Ich bin nicht so gebildet wie du. Das hat doch gar nichts damit zu tun. Ich bin Schneiderin, ich bin nicht besser als du. Und warum willst du mich dann nicht? Andrea, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Dein Bruder ist tot. Ja, ich weiß. Und Bonaria Urai hat ihn umgebracht. Andi, du weißt nicht, was du redest. Sie hat ihn umgebracht. Jetzt reicht es. Dass es dir schlecht geht, ist kein Grund. Frag sie. Frag sie, wo sie heute Nacht gewesen ist. Sie hat geschlafen wie alle anderen auch. Oh nein. Nein, sie war hier. Ich hab's gesehen. Ich war wach. Ich hab gesehen, wie sie meinen Bruder umgebracht hat, indem sie ihm ein Kissen aufs Gesicht gedrückt hat. Sie war hier? Nein, ich weiß nicht, was ich rede. Andri, sag mir, was du gesehen hast. Es gibt Dinge, die man tut. Und Dinge, die man nicht tut. Es ist keine Frage von richtig oder falsch. Warum bist du gegangen? Hast du mit Andrea gestritten? Ja. War das richtig? Anstatt ihn zu trösten. Das habe ich getan. Du bist gegangen. Besser, als wenn ich geblieben wäre. Er hat Sachen gesagt, die ich mir nicht anhören konnte. Wollte er auch sterben? Fühlte er sich schuldig an Nicolas Tod? Im Gegenteil. Er gab euch die Schuld. Mir? Und warum? Er sagt, dass ihr heute Nacht in Nikos Zimmer gegangen seid und ihn mit einem Kissen erstickt habt. Hatte er dir das gesagt? Ja. Aber dann hat er behauptet, es wäre nur erfunden. Er war ganz außer sich. Wo seid ihr heute Nacht gewesen? Ihr wart unterwegs, das weiß ich. Wo seid ihr gewesen? Das geht nicht. Das ist unmöglich. Maria. Ihr wart wirklich dort? Er hat mich darum gebeten. Eine Akabadora? Das ist unmöglich. Was ist unmöglich? Was? Du bist nicht dumm, Maria. Du kanntest Nicola und du kennst mich. Nein, ich kenne euch nicht. Die Person, die ich kenne, geht nicht nachts in irgendwelche Häuser, um Krüppel mit einem Kissen zu ersticken. Weiß Janina davon? Und Salvatore, Bastiu, was er ist? Das ist nicht wichtig. Er hat es so gewollt. Immer wenn ihr nachts ausgegangen seid? Auch du wirst in deinem Leben Entscheidungen treffen müssen, die dir nicht gefallen. Einfach, weil sie getroffen werden müssen. Ach so. Dann erklärt es mir. Geht ihr immer heimlich hinein, wie bei Nicola? Nein, wartet. Die Familie ruft euch, wie in der Nacht, als Santino Litora kam. Und wie macht ihr es? Du willst urteilen, ohne zu verstehen. Warum? Wenn Dinge geschehen sollen, geschehen sie von allein. Ach, dann bist du also von selbst geboren worden, ja? Damals haben andere für dich entschieden und andere werden wieder für dich entscheiden, wenn es nötig ist. Ich wollte meinen Teil beitragen und ich habe es getan. Du solltest das am besten wissen. Und welcher Teil ist das? Ich war für einige die letzte Mutter, die sie gesehen haben. Für mich wart ihr die Erste. Ich könnte das nicht. Nie. Das kann schneller gehen, als du denkst. Und wenn dieser Moment gekommen ist, Maria, wirst du an dir Dinge entdecken, von denen du vorher keine Ahnung hattest. Dieser Moment wird nicht kommen, Akabadora. Ich verstehe. Maria, wie schön, bringst du mir das Buch? Oh, du hast gepackt? Maestra Luciana, ich... Ich verstehe. Eine Woche später hatte ich eine Schiffsfahrkarte nach Genua und eine feine Adresse in Turin, wo eine gewisse Familie Gentili ungeduldig auf das neue sardische Kindermädchen wartete. Von Maestra Luciana persönlich empfohlen. Ein neues Leben. Was du brauchst, ist ein neues Leben. Wo niemand weiß, wer du bist und wessen Tochter du bist. Die Wohnung war ein Meisterwerk. Im fünften Stock eines alten Herrenhauses. Ja, Giorgio, Anna Gloria. Eine reiche Familie. Kinder, das ist Maria. Lass dich nicht von ihrem engelhaften Aussehen täuschen, meine Liebe. Sie können ziemliche Schlingel sein. Besonders Pier Giorgio. Das Mädchen wie eine Puppe aus Biskuit. Der Junge dunkel wie ein Schiffsjunge mit kalten blauen Augen. Du verbringst die gesamte schulfreie Zeit mit den Kindern. Du überwachst ihre Spiele und ihre Schulaufgaben. Die Kinder spielen nicht draußen. Die Straße direkt vor der Tür und der Park. Viel zu gefährlich, du verstehst. Sich um Anna Gloria zu kümmern, war nicht so schwierig. Das Mädchen war schnell zutraulich. Gusto è suproco. Gusto da di motu, gusto da di cotu, gusto si dat papau e gusto miskinedu non di nesta barau. Ich verstehe überhaupt nichts. Du verstehst es nicht, weil du noch nie gesehen hast, wie es einem kleinen Schweinchen in einer Familie mit 4 Kindern ergeht. Guck mal, das ist das Schwein. Er hat es umgebracht, er hat es gekocht, er hat es gegessen und der hier, der Ärmste, für ihn ist nichts übrig geblieben. Ah. Pier Giorgio beobachtete uns argwöhnisch und in den Augen des Jungen lag eine abgeklärte Trauer. Nach knapp 2 Jahren, es war ein Herbsttag, Pier Giorgio hatte gerade seinen 16. Geburtstag gefeiert, seine Schwester ihren 11. Maria, Maria, ein Brief für dich. Kam der Brief von Regina. Hin und wieder erwähnte sie Zia Bonaria und die üblichen Altersgebrechen. Doch ich überlas gewöhnlich diese Absätze. Aber diesmal hatte ich das Gefühl, dass mir der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Regina bat mich, dringend nach Hause zurückzukommen. Warum gehen wir nicht in den Park? Es ist so schön draußen. Nein. Warum nicht? Wir gehen nie raus. Wir sitzen immer nur rum und ich langweile mich. Du weißt genau, dass Mama und Papa das nicht wollen. Sie wollten es nicht, als wir klein waren. Aber jetzt sind wir doch schon groß. Und außerdem ist Maria dabei. Was hat sie denn? Na, jetzt geht sie wieder Trost duschen. Wie lange duscht sie denn noch? Sie ist nicht da. Anna Gloria! Anna Gloria! Anna Gloria! Sie ist bestimmt zum Park. So gründlich wir den Park auch absuchten, wo bist du? Von Anna Gloria, Anna Gloria gab es keine Spur. Anna Gloria! Hallo! 2 Stunden später standen wir keuchend nebeneinander. Nichts. Nicht im Park, nicht am Fluss. Es ist deine Schuld. Mann! Gehen wir heim. Und sie saß auf der Treppe des Hauses und erwartete uns. Na endlich! Es wird auch Zeit, dass ihr zurückkommt. Ich sitze seit mindestens einer Stunde hier draußen. Wie könnt ihr denn einfach so weggehen? Wir hatten Lust, einen Spaziergang zu machen. Du bist doch auch einfach gegangen. In der Nacht hörte ich unterdrücktes Weinen aus seinem Zimmer. Ich hab dich gehört. Was willst du? Warum weinst du? Raus! Lass uns reden. Über das, was heute passiert ist. Ich habe dir nichts zu sagen. Und es ist nichts passiert. Was habe ich denn falsch gemacht? Was habe ich dir getan? Du hast nichts gemacht. Sie ist es doch gewesen. Was hat das mit mir zu tun? Erst war seine Stimme nur ein Flüstern. Wir haben Versteck gespielt. Doch dann brachen kleine Explosionen hervor. Geständnisse, die anzuhören für mich so unerträglich waren, wie für ihn sie auszusprechen. Ich habe mich versteckt. Zwischen den Bäumen am Flussufer. Und habe gewartet, damit ich mich freischlagen kann. Aber plötzlich war da ein Mann. So verlor sich Pier Giorgio Gentili in den Händen eines Fremden in einem Busch. Und niemand konnte ihn je wieder zurückholen. Wo ist Pier Giorgio? Kinder, wo ist Pier Giorgio? Pier Giorgio! Pier Giorgio! Das Kind, Pier Giorgio! Das sie viele Stunden später am Ufer fanden, war nicht mehr in der Lage, sich zu verstecken. Nicht mehr in der Lage, irgendjemanden zu umarmen. Jemandem zu vertrauen. Weine ruhig, Pier Giorgio. Weine ruhig. Willst du es weiter sagen? Nein. Es ist unser Geheimnis, deins und meins. Viele Dinge, die ich hinter mir gelassen hatte, kamen eins nach dem anderen zurück. Der Brief, Pier Giorgio, den ich bekommen habe. Ja. Er war von meiner Schwester. Meine Tante. Es geht ihr nicht gut. Du gehst weg? Ja. Aber das geht nicht. Das darfst du nicht. Da! Seht ihr, dass ich nicht gelogen habe? Plötzlich standen die Eltern an der Tür. Aber Pier Giorgio! Nein! Raus! Maria! Sofort raus! Anna Gloria hatte keine Träne geweint. Pier Giorgio durfte sich nicht einmal verabschieden. Und das letzte Gehalt wurde mit eisigem Schweigen überreicht, ohne Referenz. Aber das war jetzt unwichtig. Marietta, komm so schnell wie möglich. Bonaria Urai hat einen Schlaganfall und stirbt vielleicht. Sie braucht dich, Fileanima. Ihr Zustand dauert nun schon beinahe 2 Monate und bei Ihrem fortgeschrittenen Alter? Mhm. Naja, wir sind nicht sehr optimistisch. Wir können ihr hier nicht mehr helfen. Der Schlaganfall hat ihr Gesicht gelähmt. Selbst einfachste Gesten sind unmöglich. Zia Bonaria, ich weiß, dass ihr wach seid. Wollt ihr, dass ich euch etwas bringe? Kein Lächeln. Sie kann die Muskeln nicht bewegen, die dafür nötig wären. Wasser. Zwischen den beiden ist bestimmt was vorgefallen. Und nun will sie ihre Schuld zurückzahlen. Und ich dachte, sie ist schwanger. Sie war doch ständig mit Andrea Bastiou zusammen. Naja, das Erbe ist auch nicht zu unterschätzen. Die Alte ist reich. Aber sie muss sich auch um die Alte kümmern. Und das schon seit Monaten. Die erholt sich nicht mehr. Eine von denen, die langsam sterben. So dünn, dass man beim Anfassen schon einen Knochenbruch riskiert. Aber Maria kümmert sich mit Hingabe um sie. Das muss man sagen. Diese Qualen. Diese Laute. Wie ein verzweifeltes Winseln. Als müsse sie nun vor Erschöpfung sterben. Wenn sie es nur täte. Aber sie ist schmerzhaft lebendig. Mit jedem Mal kommt mir dieser Gedanke weniger frevelhaft vor. Ihr leidet, weil ihr eine unbeglichene Schuld habt. Doch ihr allein kennt sie. Ich kann nur von Haus zu Haus gehen und in eurem Namen um Entschuldigung bitten. Und wenn das alles hier vorbei ist, weiß ich, dass ich an die richtige Tür geklopft habe. Ich werde bei dem Bastiou anfangen. Ihr wollt nicht? Ich ertrage es nicht, euch so zu sehen. Wenn ich etwas tun könnte. Bittet mich um etwas, das ich erfüllen kann. Hat sie dir signalisiert, dass sie es will? Nein, im Gegenteil. Aber ich bin sicher, dass sie deshalb weiterleidet. Das ergibt keinen Sinn. Und du benimmst dich wie eine abergläubische Alte. Wenn sie nicht stirbt, dann deshalb, weil ihre Zeit noch nicht gekommen ist. Vielleicht, wenn sie dich sehen würde, wenn du mit ihr reden würdest. Ist dir niemals in den Sinn gekommen, dass es vielleicht gar nichts zu verzeihen gibt? Weißt du, du bist dir so sicher, aber vielleicht irrst du dich. Vielleicht urteilt der Himmel ja anders als du. Ich dachte, du würdest mich verstehen. Er war immerhin dein Bruder. Ja, er war mein Bruder. Und er wollte sterben. Du hast dich verändert. So hast du damals nicht geredet. Wir werden alle älter, Marie. Oder dachtest du, dass du für immer die Schlauere von uns beiden sein würdest? Es war falsch, herzukommen. Ich weiß nicht mal mehr, was ich mir dabei gedacht habe. Entschuldige. Nun kann es nicht mehr lange dauern. Das haben Sie vor 6 Monaten auch schon gesagt, Doktor. Don Francisco fragt, ob er für die letzte Ölung kommen soll. Danke. Ich werde ihm zur rechten Zeit Bescheid geben. Ich habe Bonaria schon 10-mal getötet, seit sie ins Koma gefallen ist. Ohne dass jemand etwas davon bemerkt hätte. Nicht einmal der Arzt, obwohl er regelmäßig den Zustand der Zersetzung am lebendigen Leib überprüft. So, jetzt ist es wieder schön. Hallo? Hallo? Kommen Sie rein, Doktor. Guten Morgen, Maria. André, du. Hallo. Hallo. Kann ich reinkommen? Natürlich, entschuldige, es ist nur... Du hast mich nicht erwartet. Komm in die Küche. Hallo, Mosé. Ich mach Kaffee. Ich bin nicht zum Kaffee gekommen. Mach dir also keine Mühe. Warum dann? Um sie zu sehen. Jetzt willst du sie sehen. Bitte. Lass mich zu ihr. Das Zimmer im Halbdunkel. Ihr Körper so klein, dass das Bett ihn beinahe zwischen den Decken verschluckt. Andrea bleibt einen Moment auf der Schwelle stehen, nähert sich dem Kopfende des Bettes, beugt sich über den lebendigen Leichnam. Unmöglich zu sagen, wie lange genau. So lange wie nötig eben. Danke. Wenn du irgendwann wiederkommen willst. Nein, nicht nötig. Es hat mir gereicht, sie so zu sehen. Aber wenn du mal raus willst, ein bisschen frische Luft schnappen oder so, du weißt ja, wo du mich findest. Danke. Zia, kann ich dir etwas... Du schläfst. Das Kissen. Das Kissen. Es gibt Dinge, die weiß man. Ohne dass eine Bestätigung nötig ist. Alle Messen sind gelesen. 7 Tage. Gehen wir in den Weinberg? Ja. Komm, Ossi! Die Steine bleiben nun immer an ihrem Platz. Was muss sie? Was wirst du jetzt tun? Das, was ich kann. Kleidern hin. Das heißt, du bleibst hier? Bin ich denn je weg gewesen, André? Naja, ein bisschen schon. Komm, damit die Leute wieder was zu reden haben. Über nichts. Accabadora von Michela Murgia. Aus dem Italienischen von Julika Brandestini. Es sprachen Zia Bonaria, Lena Stolze. Die kleine Maria, Josefine Banik. Die große Maria, Janina Stopper. Andrea Bastiou, Daniel Rothaug. Nicolas Bastiou, Nico Holonitsch. Pier Giorgio, Patrick Mölleken. Sowie Justine Hauer, Claudia Hübecker, Yvonne Janssen, Gisela Keiner, Biggie Wanninger, Ludger Burmann und viele andere. Technische Realisation: Dirk Hülsenbusch und Mechthild Austermann. Regieassistenz: Luise Weigert. Bearbeitung und Regie: Uwe Scharek. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2014. Dramaturgie: Ursula Schregel.